de Witte. Charlotte de Witte. Der PK-Produktion Berlin, Aufnahme des Reichsrundfunks. Zum Hören und Behalten. 70. Folge. Die menschliche Stimme. Das ist das Wunder unserer Zeit, dass ihr mich gefunden habt, einen unter so vielen Millionen. Hören eben, der Führer ist eingetroffen, das ganze Publikum steht auf und ruft ihm entgegen, die ersten Heilrufe erschallen. Unten sieht man die Begleitung im Vorauskommen. Erst ein SA-Führer bahnt den Weg durch die Gassen der SA-Männer, dann eine Reihe von höheren SS-Führern. Ganz allein, ernst und gemessen schreitet, freundlich grüßend durch die Massen der Führer. Wodurch entsteht denn nun der eigentliche Ton? Diese Tausende und Tausende und Zehntausende und Zehntausende von Menschen, die in einem sinnlosen Taumel von Jubel und Begeisterung der neuen Staatsführung entgegenrufen. Wir sind nun herübergegangen in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wir lassen ihn noch einen Augenblick die Musik von draußen ins Fenster hereinschallen. Der deutsche Reichskanzler spricht zur Nation. Wieso muss ich gehorchen? Wieso? Der deutsche Reichskanzler spricht zur Nation. Herr, du siehst, wir haben uns geändert. Wodurch entsteht denn nun der eigentliche Ton? Das deutsche Volk ist nicht mehr das Volk. Der Mensch passt seine Stimme beim Singen unwillkürlich einem vorgegebenen Ton an. Der Ehrlosigkeit, der Schande, der Selbstzerfleischung, der Gleichgültigkeit und Gleichgläubigkeit, sei Herr. Wodurch entsteht denn nun der eigentliche Ton? Herr, du siehst, wir haben uns geändert. Ja, der Luftsturm streicht an den Rändern der aufgespannten Stimmbänder vorbei und versetzt sie in Schwingungen. Je mehr die Stimmbänder angespannt werden, umso dichter schließen sie aneinander und umso höher ist infolgedessen der Ton. Heute wissen wir also, dass die Stimme des Menschen geleitet wird von seinem seelischen und nervlichen Leben. Herr, wir lassen nicht von dir nun reden, unseren Kampf um unsere Freiheit und damit um unser deutscher Volk. Man könnte doch Ihren Kehlkopf immer unter die Lupe nehmen und zum Beispiel die Frage stellen, ist das nun ein Streich, Blas oder Schlaginstrument? Der Böse und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit haben! Deiner tiefen Stimme fallen die Formanten in die dicht dranliegenden höheren Obertöne. So ist Deutschland langsam verfallen, nur ein Wahnsinniger kann hoffen. Das habe ich allerdings nicht gewusst. You produce destruction and trouble, and our city is in the greatest danger that it has ever been in its history. The reason is that we have gotten away from the Bible of our forefathers. See the right of segregation. conflict and God's establishing order, you have trouble. The you have produced harmony. You produce destruction and trouble. Aber im Großen doch vielleicht eine Tugend, meine Angewohnheit, das letzte Wort zu behalten. You see the right of segregation. son. In time, you will help them accomplish wonders. Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, Parteigenossen, es ist, glaube ich, etwas sehr Seltenes, wenn ein Mann nach rund 20 Jahren vor seine alte Anhängerschaft hintreten kann. Und wenn er dabei in diesen 20 Jahren an seinem Programm keine Redigierungen vorzunehmen brauchte. Die heutige Zusammenkunft erinnert uns aber vor allem an jenen Abend, den wir noch in den früheren Saal feiern konnten, vor 10 Jahren. Erinnert uns deshalb daran, weil wir damals auch mitten in einem sehr schweren Kampf standen. Denn der Kampf um die Machtübernahme in Deutschland war ja genauso schicksalsentscheidend als der Kampf, den wir heute führen. Im ganzen Umfang ist uns das erst im letzten Jahr bewusst geworden. Denn wenn im Jahre 1933 der Sieg nicht erfochten worden wäre, dann wäre Deutschland geblieben, was es war. Das heißt, ein machtloser Staat mit einer Armee von 100.000 Mann, faschistische und in sich zerrissene Europa herzufallen. Und wenn damals dieser Kampf nicht erfolgreich ausgegangen sein würde, so ist der Kampf, den wir damals führten. Vergleichen Sie unsere Kolonien, die wir bauen. Sehen Sie sich unsere Einrichtungen an. Vergleichen Sie unsere Heimstätten. Vergleichen Sie unsere Kolonien, die wir bauen. Vergleichen Sie unsere sozialen Einrichtungen mit dem, was Sie nun drüben gesehen haben. Vergleichen Sie das Schicksal und das Los des deutschen Bauern mit dem des Loses dieses russischen Bauern. Vergleichen Sie das, mein lieber Freund, und dann sagen Sie mir nun Ihr Urteil. Wer hat es besser gemacht? Und vor allem, wer hat es ehrlicher gemeint? Es ist noch gar keiner zurückgekehrt, der eine andere Auffassung hätte äußern können als die, dass, wenn überhaupt ein sozialistischer Staat irgendwo in der Verwirklichung begriffen war, dass das dann nur in Deutschland allein geschah. Wir Engländer, ein richtiges snobistisches dirigieren und wenn notwendig auch mal soverne sie besonders die kapitalistischen Interessen vertritt, gegen uns vorgeht. Es ist ein Konzern, der sich auch heute noch anmaßt, die Welt nach seinen privatkapitalistischen Interessen regieren, dirigieren und wenn notwendig auch malträtieren zu können. Wenn zum Beispiel vor wenigen Tagen ein richtiger snobistischer, parfümierter Bengel wie dieser Mr. Eden erklärt, wir Engländer haben eine Erfahrung im Regieren. So kann man nur sagen, im Regieren, im Ausbeuten, im Ausplündern. Was heißt die Erfahrung im Regieren, wenn in einem Land, das selber mit 46 Millionen Menschen 40 Millionen Quadratkilometer der ganzen Erde korrigiert, bei Kriegsbeginn 2,5 Millionen Erwerbslose sind? Wo ist hier die Kunst des Regierens oder gar die Kunst des Führens? Es ist nur die Gewissenlosigkeit des Ausbeutens. Und wenn dieser selbe Mann dann sagt, wir haben einen feinen Instinkt für ideelle und für materielle Werte, jawohl, dann haben sie. Die ideellen Werte haben sie überall zerstört und die materiellen Werte haben sie geklaut, sich angeeignet. Nein, meine Freunde, regieren können sie nicht. Sie können nur die Völker sie unterwerfen und dann verelenden lassen zu ihren Gunsten. Und wenn nun erst gar dieser Oberstrolch, ich kann ihn nicht anders bezeichnen, von Roosevelt kommt und erklärt, sie müssten durch amerikanische Methoden Europa retten, Da kann ich nur sagen, der Herr hätte gefälligst sein eigenes Land retten können oder retten sollen. Dann hätte er gar nicht den Krieg gehen brauchen müssen. Es wäre für ihn zweckmäßig gewesen, seine 13 Millionen Erwerbslosen zu beseitigen, als die Welt in einen Krieg zu stürzen. Aber er tat es ja, weil er mit seinen inneren Problemen nicht fertig wurde und weil er genauso wie seine britischen Verbündeten auf Raub ausging, in der Erkenntnis nicht nur der ideellen, sondern vor allem der materiellen Werte. Denn ideelle Werte außer Chefs und ähnlichem Zeug kennt der Roosevelt zu wenig als ein Engländer. Aus dieser Regierungskunst unserer Gegner und den grauenhaften Folgen in unserem demokratischen Deutschland ist die nationalsozialistische Bewegung allmählich entstanden. Hätten sie nämlich Deutschland wirklich damals glücklich gemacht, dann hätten wir ja gar keine Veranlassung und hätte ich keinen Grund besessen, mich Tag für Tag und Woche für Woche und Monat und Jahr für Jahr dieser Arbeit zu widmen. Das wissen Sie auch, alle meine alten Mitkämpfer. Ich bin ja damals nicht auf der faulen Haut gelegen. Ich habe nicht hier und da einmal in einem feinen Club gesprochen oder mich hier und da einmal vor einem Kamin gesetzt und da eine Plauderei veranstaltet. Ich bin damals herumgebildet, kreuz und quer durch die deutschen Lande, von oben nach unten und von Osten nach Westen und habe mich abgerackert, nur um mein Volk wieder aus dieser Not zu erlösen, in der diese Regenten des internationalen Kapitals es gestürzt hatten. Diese Verschwörung damals von Juden und Kapitalisten und Bolschewische. Damals war es der Kaiser, jetzt bin ich es. Nur ein Unterschied ist, das damalige Deutschland war theoretisch kaiserlich, praktisch vollständig in sich zerfallen. Der Kaiser von damals war ein Mann, damals vielleicht eine Unart, aber groß und doch vielleicht eine Tugend, meine Angewohnheit, das letzte Wort zu behalten. Es war immer schon, seit ich ein Knabe war, damals vielleicht eine Unart, aber großen Doppelhänden und Kapitalisten und Bolschewische. Damals war es der Kaiser, jetzt bin ich es. Nur ein Unterschied ist, das damalige Deutschland war theoretisch kaiserlich, praktisch vollständig in sich zerfallen. Der Kaiser von damals war ein Mann, damals vielleicht eine Unart, aber großen doch vielleicht eine Tugend, meine Angewohnheit, das letzte Wort zu behalten. Es war immer schon, seit ich ein Knabe war, damals vielleicht, dass Deutschland von einst hat um 23:45 die Waffen niedergelegt. Ich habe ich grundsätzlich immer erst 12:05 aufgehört. Ich weiß ganz genau, dass der Kampf ein sehr schwerer ist, denn das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen mir und sagen wir einem Mann wie Churchill. Churchill sagte, wir hätten, der Reichsmarschall und ich, in der letzten Zeit weinerliche Reden gehalten. Ich weiß nicht, also wenn ich einem eine links und rechts hineinschlage und der sagt dann, das ist absoluter Defätismus, dann kann man sich damit nicht unterhalten. Ja. Mir ist seit dem Jahr 1939 überhaupt nicht weinerlich zumute. Ich war allerdings vorher sehr traurig, denn ich habe ja alles getan, um den Krieg zu vermeiden. In diesen Tagen, da hat Sven Hedin ein Buch herausgegeben, in dem er dankenswerterweise mein damals den Engländern übermitteltes Angebot für die Polen wortwörtlich nun zitiert. Ich muss sagen, ich habe eigentlich ein Frösteln gefühlt, als ich nun dieses Angebot wieder durchgelesen habe. Und ich kann nur der Vorsehung danken, dass sie das alles anders geleitet hat. Danken auch aus dem, was ich seitdem nun weiß, denn wenn damals dieses Angebot angenommen worden wäre, dann wäre wohl Danzig Deutsch, aber im Übrigen wäre alles beim Alten geblieben. Wir hätten uns unseren sozialen Aufgaben gewidmet, wir hätten gearbeitet, wir hätten unsere Städte verschönt, wir hätten Wohnkolonien gebaut, wir hätten unsere Straßen in Ordnung gebracht, wir hätten Schulen eingerichtet. Wir hätten einen richtigen nationalsozialistischen Staat aufgebaut. What no politician nowadays would dare to do. For a full minute, he stays silent. He's gauged the mood of the audience. He starts, but slowly and quietly. He had an actor's ability to throw on a few extra generators and suddenly become absolutely charged with energy. Versprechungen zu geben. Es kann niemand hier gegen mich aufstehen und zeigen, was ich je gesagt habe. Der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predige ich, der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes. It wasn't as though he was using words, it's as though the emotions came direct without words almost. There was a rawness about it to power. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Täter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst ihn schaffen mussten. Nobody has ever had this power to move audiences. And this is not just the man in the street, this is many German intellectuals who are moved by this appeal. And stirred by this extraordinary self-confidence in this man. And what he says is the way he says it. You come back to that. And that's a very disconcerting thing for people. So they want somehow or other to explain it away. But it's there. fordernden Blick in die Vergangenheit richtete, sich aber schämen musste, wenn er die Gegenwart besah. Der Verfall unserer Verwaltung, die Korruption hielt nun ihren Einzug und parallel damit der Verfall unserer Volksgemeinschaft, die Atomisierung unseres politischen Lebens, Auflösung aller Gefüge in unserem Volk. Die Fraktion, den biologischen Fortbestand des deutschen Volkes zu bewahren, Meldung in Kurzform. Wir bitten unsere Hörer, ihr Empfangsgerät auf einen anderen deutschen Sender einzustellen. Gruppe ND Zone 7 sendet eure Berichte für 1212 von heute ab über das andere Netz. Berichte für 1212 von heute ab über das andere Netz. Bestätigen bitte. Unsere Nachtsendung beginnen. Später mehr, Zone 7. Frieden jetzt. Frieden jetzt. Seid bereit! Wir sind. Lieferung der PK-Produktion Berlin. Aufnahme des Reichsrundfunks. Zum Hören und Behalten. 70. Folge. Die menschliche Stimme. Das ist das Wunder unserer Zeit. Dass ihr mich gefunden habt, einen unter so vielen Millionen. Wir hören eben, der Führer ist eingetroffen, das ganze Publikum steht auf und ruft ihm entgegen, die ersten Heilrufe erschallen. Unten sieht man die Begleitungen vorauskommen. Erst ein SA-Führer bahnt den Weg durch die Gassen der SA-Männer, dann eine Reihe von höheren SS-Führern. Ganz allein, ernst und gemessen schreitet, freundlich grüßend durch die Massen der Führer. Wodurch entsteht denn nun der eigentliche Ton? Diese Tausende und Tausende und Zehntausende von Menschen, die in einem sinnlosen Taumel von Jubel und Begeisterung der neuen Staatsführung entgegenrufen. Wir sind nun herübergegangen in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wir lassen ihn noch einen Augenblick die Musik von draußen ins Fenster hereinschallen. Majdanek, Treblinka. Der deutsche Reichskanzler spricht zur Nation. Wieso muss ich gehorchen? Wieso? Der deutsche Reichskanzler spricht zur Nation. Wir geben die Zeit. Wollen Sie bitte vergleichen mit dem Gongschlag? 22 Uhr und 2 Minuten. In der vergangenen Nacht hat der Feind seinen seit langem vorbereiteten und von uns erwarteten Angriff begonnen. Hervorragend bewährt und vielfach zu entscheidenden Kampfhandlungen beigetragen. Was wollen wir machen? 20 Uhr und 18 Minuten. Der Nachrichtendienst ist mit. Dem Führer wurde heute ein Feindschaftsanschlag verübt. Volk, steh auf! Und Sturm bricht los! Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Das Sterbezimmer ist Weihestätte. Mattes Licht fließt durch den geheiligten Raum. Jetzt treten sie alle beiseite. Der Gauleiter steht jetzt allein vor dem Totenbett. Wir schweigen. Dr. Goebbels betet. Er soll uns bleiben, was er uns ist und immer war. Unser Hitler! Lebe droben, o Vaterland, und zähle nicht die Toten. Dir ist Liebe nicht einer zu viel gefallen. Der Nachfolger des Führers spricht. Deutsche Männer und Frauen, unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. Am Ende deines Kampfes steht sein Heldentod. Es war immer schon meine Angewohnheit, das letzte Wort zu behalten. Mit Leib und Leben zu treten, die deutsche Jugend zu treten, Mädchen zu treten, Frau zu treten, alle zu treten, in Asien zu treten, mit Leib und Leben zu treten und den Allmächtigen zu vertreten, bis wir wieder wie schon einmal den Toten des gewaltigen Ringens mit Kranz und der Schleife auf das Grab legen dürfen. Und ihr habt doch gesehen. Ihm ist nichts geschehen, das ist ein großes Wunder, der er lebt. Ihm ist nichts geschehen. Was das deutsche Volk in dem Ringen dieses Krieges kämpfend vollbracht, ist geschichtlich einmalig. Haltet Ordnung und Disziplin in Stadt und Land aufrecht. Nur so werden wir den Zusammenbruch verhindern können. 20 Uhr und 3 Minuten. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges. Den 9. Mai 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Die deutsche Wehrmacht ist einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen. Wir brachten den Rechtlauf des letzten Wehrmachtsberichtes zugestiegen. Es tritt eine Funkstimme von 3 Minuten ein. Diese Sendung geht über die Kurzwellensender GSA 49 Meter Band mit 6050 kHz, GSW im 41 Meter Band mit 7030 kHz und GRX im 31 Meter Band mit 9690 kHz. Der Reichspropagandaleiter der NSDAP gibt für alle Gauer folgende Antworten bekannt. Der Rundfunk gehört uns. Niemandem sonst. Bei dem Konzert haben wir auch neue Kompositionen gehört. Und dabei hat sich überall herumgesprochen, dass der Führer mit besonderer Freude dem Werke beigewohnt hat. Und dies muss ja doch für Sie eine stolze Genugtuung bedeuten. Gewiss. Hier ist 1212. Gruppen Neues Deutschland, Achtung. Hi Hitler, es war eben 5 Uhr. Heute ist Sonntag, der Deutschlandsender beginnt seine Sendefolge. In 20 Sekunden ist es 22 Uhr und 2 Minuten. Wir geben Nachrichten des ratlosen Dienstes. Ostfront. Thank you. Abteilungsinformation, Achtung! Wo bleiben die Berichte aus Zone 2 und Zone 7? Studio. Neue Nachrichten und Meldungen im weiteren Verlauf unserer Sendung. Bis dahin, Musik. Wir wiederholen. Zone 2 und Zone 7. Hier ist 1212. Achtung, Zone 2. Hier ist 1212. Der deutsche Kurzwellensender Atlantik auf 31, 41 und 49 Meter sendet täglich von 18.30 Uhr bis 8 Uhr morgens. Hier sind zunächst die wichtigsten Tagesnachrichten. Achtung, Gruppen Neues Deutschland, Zone 2. Unsere Sendung beginnt in etwa 2 Minuten. Könnt ihr uns hören? Hier spricht der deutsche Soldatendienst. Wir geben Nachrichten für die Soldaten. Sie hören zunächst die wichtigsten Meldungen in Kurzform.